ist ein alter Bauch, ein getrockneter Strauch, man inhaliere dazu Rauch, eine Brühe tut sau, eine Brühe tut sau. Und schon geht sie los, die Wunderreise. Mutterboy ist das Zauberwort, einmal gesprochen, befindest du dich an einem anderen Ort. Yeah.